Also er fällt ja irgendwie auch aus der, auch unserer Zeit. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt rüber hätte bringen können, so ein, dass das so etwas Faszinierendes ist, was wir heute unbedingt brauchen. Ja? Es ist einfach, er hat sich gewahrt, gesichert gegen bestimmte Korruptionserscheinungen, das Betrieben der Ideologie, die mit Wissenschaft, wie du das entwickelt hast, ab Max Weber und so, verbunden ist, wir kennen, da hat er sich schon raushalten können, im Abseits halten können, hat das Abseits immer wieder aufgesucht, hat aus dem Abseits fruchtbar anregend, als großer Anreger wissenschaftlich einiges entwickeln können. Aber was das nun genau war, wenn es jetzt kein Großtheoretiker war, der uns einen Schlüssel für irgendwas überliefert hat, ja, ist so noch gar nicht rübergekommen und das wäre wahrscheinlich auch eine Verbiegung und eine Stilisierung. Nicht? Aber irgendwie ist schon Faszinosum, eher bleibt es bei diesem Wissenschaftsethos, Denker und Forscher, das wollte ich noch als Formel bringen, ich habe die Stelle nicht mehr gefunden, am Ende von den Psychologie-Vorlesungen, da bringt er den Terminus der Verlegenheit rein, in dieser Lage, du hast die Klasse als Konstitutionssubjekt weniger denn je, ja, wenn du sie historisch genau besehen, denn überhaupt je hattest, E.B. Thompson und so, du hast sie weniger, du hast diese Milchstraße, wie kannst du daraus eine Konstitution als einzelnes Individuum assoziiert mit anderen, qua Theorie, gestützt auf Reflexion der Selbsterfahrungen, wie kannst du daraus ein Subjekt der revolutionären Emanzipation denken und entwickeln helfen, ja, und das nennt er in dieser ungeheuren, ernüchternden Fragestellung einfach eine Verlegenheit. Und da würde ich sagen, das ist jetzt Formel, anfangs habe ich gesagt, wissenschaftlich reflektierender Beobachter, das war seine Methode, sein Modus, aber sein Ethos als Wissenschaftler ist, Denker und Forscher der kritischen Verlegenheit zu sein, quasi. Gut, und das wäre ja die Anknüpfung. Also rein theoretisch, wie ist es möglich, als Wissenschaftler ohne den Apparat der Universität und ohne die Zuarbeit der Universität überhaupt zu arbeiten? Der hat ja zeitweise Haus- und damit wohl auch Bibliotheksverbot gehabt in Hannover, musste sich also mit den Hausbeständen, die er kriegen konnte, ohne damals Internet überhaupt behelfen. Das ist gerade eine Frage. Einerseits ist ja klar, dass selbst die heutige Universitätswissenschaft immer noch nützliche Sachen produziert, wenn man sie nur aus dem Kontext rausbricht und seinen eigenen Bedürfnissen und Fragestellungen unterwirft. Andererseits stelle ich mir schon vor, dass man ziemlich ausgeschmissen ist, wenn man früher Institut gehabt hat, Sekretärin, Assistent, und jetzt ist man ein Typ, den sie auf der Straße auspfeifen und der mit Mühe und Not an die nötigen Bücher kommt. Aber gerade das wäre das eine Interessante. Das andere, wie man in so einer Lage trotzdem sozusagen den kontroversen Kontakt mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft beibehält. Also wie man zum Beispiel in Feuerbach, ist ja passiert, nachdem der in Heidelberg nicht zum Zug kam, saß er 30 Jahre in einem ganz kleinen Ort irgendwie in Oberbayern und hat im Grund zwar vor sich hin, hat überhaupt keinen Diskussionszusammenhang mehr gehabt mit dem Rest der Welt, bis der Engels ihm gütig nach seinem Tod nur einmal die Hand auf die Schulter gelegt hat und gesagt, wir waren doch alle mal Feuerbachianer. Und das ist die große Gefahr. Wie kann ich freischaffend als dieses Rhinoceros, wie er sich oft bezeichnet, produzieren, ohne zum Eigenbrötler oder, also trivial gesagt, zum Bloßspinner zu werden, sondern tatsächlich trotzdem in Kontakt mit Gruppen zu kommen, die eben handeln, das vorwärts treiben, was ich im Augenblick nur zusammenfassend beschreiben kann. Also das wäre sozusagen der Anknüpfungspunkt hier für euch, Ifianer.